Transparenz für die Ohren. Sehr schön, aufzeichnet. Ja, dann machen wir das im üblichen Format, allerdings ohne Moderation. Ich sage mal herzlich willkommen zur Bufo-Sprechstunde und ich würde gern in ein paar Sätzen erzählen, was die letzten Tage so war. Interessant war das vergangene Wochenende, abgesehen von der Tatsache, dass es irgendwie 1500 Kilometer oder so waren, die wir gefahren sind. Ich hatte Marc dabei. Wir waren am Samstag erst in Magdeburg, dort beim Landesparteitag in Sachsen-Anhalt und haben überrascht festgestellt, dass Carsten dort die Versammlungsleitung gemacht hat als Reserve-Einsatzteam, weil Lilly zu spät kam. Der Parteitag dort war in der Geschäftsstelle ein bisschen beengt, aber mit guter Stimmung. Die haben einen Vorstand gewählt, die haben im Grunde den Vorstand zum größten Teil, wenn ich das richtig mitbekommen habe, im Amt bestätigt. Das ist eine schöne Geschichte, weil das zeigt, dass die Leute einen guten Job gemacht haben. Und wir sind dann am späten Nachmittag weitergefahren nach Nordrhein-Westfalen, haben dort den Landesparteitag am Sonntag besucht. Am Samstagabend waren wir noch mit ein paar Leuten essen. Und auf diesem Landesparteitag in NRW gab es eine relativ lange Diskussion um Delegiertensystem, das ist abgelehnt worden. Und es gab eine relativ kurze Diskussion um das Wahlrecht für oder das Stimmrecht für Besucher im Alter von 10 bis 16 Jahren. Das wurde angenommen. Ich habe gesehen, dass da durchaus so den einen oder anderen Kritikpunkt dann an dem Beschluss gab. Ich bin mir selber noch unschlüssig, was ich davon halten soll. Aber der ist halt jetzt mal da. Und ansonsten, ja, wie gesagt, war eine Menge Fahrerei am Wochenende. Ich habe noch einen interessanten Punkt, und zwar bin ich am 5. Mai zu einer Veranstaltung in Regensburg von einer Studentengruppe eingeladen, die in der Mensa da eine Veranstaltung im Rahmen einer Themenwoche macht, bei der es um das Thema Datenschutz geht. Ich werde davon berichten und euch auf dem Laufenden halten. Jetzt würde ich gerne meine Vorstandskollegen fragen, ob jemand noch eigene Berichte dazufügen möchte. Weniger ein Bericht als ein Aufruf. Wir sind inzwischen in der heißen Wahlkampfphase in Bremen und Bremerhaven und könnten noch massenhaft helfende Hände gebrauchen. Also wenn jetzt jemand gerade Urlaub hat oder sonst irgendwie kann, wäre das super klasse, wenn er nach Bremen oder Bremerhaven kommt. Wir haben auch in einem gewissen Umfang Unterbringungsmöglichkeiten. Und ansonsten, wie in jeder heißen Wahlkampfphase, man kann gar nicht genug Tweets von den Bremer bzw. Bremerhavenern retweeten oder für diejenigen, die noch auf Facebook sind oder überhaupt auf Facebook sind, man kann diese Sachen liken. So kann man auch aus der Entfernung da ein bisschen die Bremer und die Bremerhavener supporten. Okay. Marc, Bernd, wollt ihr was sagen? Also ich habe nichts hinzuzufügen. Wir waren ja miteinander unterwegs, deswegen schön war's. Wir sind herzlich aufgenommen worden und war nett, die Leute wieder zu sehen und ja, immer gerne wieder. Es gab keine Hausverbote, keine Diskussionen über Hausverbote, also alles im grünen Bereich. Josie, ich würde gerne noch darauf hinweisen, dass ich explizit keine Ortsnamen in NRW genannt habe, sondern ganz, ganz vorsichtig formuliert habe, wo ich da war. Okay, gibt es Fragen? Folgender Vorschlag, ich gehe davon aus, dass man es nicht hört, wenn jemand im Zuhörerraum etwas sagt. Das heißt, wenn jemand mit uns reden möchte, einfach hochkommen. Das kriegen wir dann hier oben geregelt. Bis der Erste sich traut, hierher zu kommen, mal so die Frage in der Zeile 25 im Pad, da steht, wird der Bufo was tun gegen die Zensurinfrastruktur, mit der Bayern momentan Mailinglisten ersetzt? Ja, weiß jemand von meinen Kollegen etwas? Ja, es gibt ja im Moment einen Test, die Bayern MISC wegen Extreme-Trolling durch die Diskursplattform zu ersetzen. Meines Wissens ist die noch nicht fertig, aber ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher. Also ich weiß auch nichts Genaueres, bin mir aber sehr sicher, dass das eine Angelegenheit des Landesverbandes und des Landesvorstands Bayern und nicht des Bundesvorstands ist. Okay, ja gut, mehr können wir im Augenblick wahrscheinlich nicht dazu sagen, aber ich sehe, Christoph Grüner ist da. Ja, schönen guten Abend. Ich bin ja der Meinung, dass eine gewisse Form von Kritik bei uns in der Partei zu kurz kommt und möchte die deshalb hier mal anbringen. Ich habe im Stream den Parteitag NRW geguckt und habe auch deine Rede dort gesehen. Und ich muss sagen, sie hat mir gut gefallen. Sie war kurz, knapp, prägnant und auf den Punkt. War gut, finde ich. Oh, vielen Dank. Gibt's weitere Fragen? Frage nicht, aber ich hätte ein Statement. Na dann hau rein. Und zwar würde ich immer darauf aufmerksam machen, dass auf dem Landesparteitag NRW wohl ein Abgesandter aus dem Landesverband Berlin mir hat erzählen wollen, mit wem ich rede und wen nicht. Woraufhin ich etwas grantig wurde und gesagt habe, dass mir kein Landesverband in der Welt vorschreibt, mit wem ich rede und wen nicht. Insbesondere wenn es auch noch Leute sind, die noch nicht mal anwesend sind. Woraufhin es auf der Metaebene runtergebrochen wurde, dass ja schon extrem parteischädigend wäre, wenn ich mich vor dem Bundesvorstand stelle und den Schutz nehme und sage, dass ich es richtig finde, dass du, Sigur und Hermi mit zwei gewissen Personen aus Berlin gesprochen habt. Und das finde ich schon echt traurig, dass aus Berlin die Leute nach NRW kommen und mir auf subtile Art und Weise Druck machen, mit diesen Leuten nicht mehr zu sprechen. Also deswegen auch mein Twitter-Name jetzt, Paffen oder Fresse halten. Gibt's weitere Fragen? Leute, kommt schon, wir sind hier, um mit euch zu plaudern. Und wir beißen nicht. Dann habe ich jetzt eine Frage. Und zwar das Thema Vorratsdatenspeicherung ist jetzt wieder in aller Munde. Und ich habe so den Eindruck, dass es jetzt bei den Piraten wieder eher so nebenbei läuft, so ein bisschen. Wir dürfen das nicht verlieren. Also wenn ich da eine kurze Anekdote dazu erzählen darf. Ich war am Samstag natürlich in München auf der Stopp-TTIP-Demo und da war am Abend vorher im Rahmen des Zeit-Koch-Tags ein Anti-TTIP-Essen von Slow Food München und dann haben mir eben Leute von Slow Food gesagt, also eigentlich mag ich die FDP überhaupt nicht, aber was der Kubicki und so weiter gegen die Vorratsdatenspeicherung gesagt hat, das gefällt mir. Okay, wir haben tatsächlich, wenn es nach mir geht, im Augenblick die große Aufgabe, gegen die Vorratsdatenspeicherung mobil zu machen. Da gebe ich dir ganz, ganz und gar recht. Ich glaube nicht, dass wir es uns erlauben sollten, das Thema irgendwie links liegen zu lassen. Das ist das Thema, für das wir wahrgenommen werden. Das ist das Thema, für das von unserer Partei auch tatsächlich etwas erwartet wird. Deswegen auch an dieser Stelle wieder der Aufruf, wenn ihr Ideen habt, irgendwas Kreatives, was wir tun können, um das Thema in der öffentlichen Wahrnehmung voranzubringen, um die Menschen davon zu überzeugen, dass es ein wichtiges Thema ist, um die Menschen davon in Kenntnis zu setzen, welche Auswirkungen es haben wird, dann lasst mich das wissen. Schickt mir eine Mail, twittert mich an, gibt mir Rauchzeichen, Rauchzeichen bitte nicht. Aber sagt mir Bescheid, wenn ihr irgendeine Idee habt, was wir tun können, um da tatsächlich etwas zu bewegen. Das ist das Thema, bei dem wir eine sehr, sehr große Chance haben, auch tatsächlich wahrgenommen zu werden. Ja, dann hätte ich da noch eine Frage. Und zwar hatten wir einen Beschluss gehabt zu dem Internationalen Tag der Privatsphäre, da unter anderem auch Werbung zu machen auf AHP. Mittlerweile habe ich natürlich den Bayern und so weiter euch zukommen lassen, auch von auch der SG-Website und so weiter, mit Links für den Beschluss. Passiert ist da noch nichts? Passiert da noch was? Okay, sorry. Kannst du nochmal? Ich habe es nicht wirklich mitgekriegt. Ihr habt ja meinen Antrag angenommen mit dem Internationalen Tag der Privatsphäre. Ja. Und daraufhin habe ich natürlich auch bitte den Banner, Werbebanner und so weiter, der in der Homepage Eingabe werden sollte, euch zukommen lassen, auch der SG-Website, aber passiert ist ja bis jetzt noch nichts. Und da habe ich mir nachgefragt, ob da noch was passiert und wenn ja, wann. Okay, das ist uncool. Ich kümmere mich drum. Okay, danke. Gibt es weitere Fragen? Ich glaube, das, was der Bauer Jupp meint, war doch eben Thema in der Redaktionskonferenz, was der Bruno Gerd Kramm machen sollte. Jein, das kann sein, aber Bauer Jupp hat einen Antrag gestellt, dass wir den Thementag unterstützen und dafür einen Banner auf der Homepage auf der Homepage einblenden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und das sollten wir auf jeden Fall hinkriegen. Darf ich was dazu sagen? Mhm. Wir haben das bekommen. Der Tag ist, soweit ich mich erinnere, wofür das angekündigt wird, im Juni. Und wir haben in der Seitenleiste nur beschränkt Platz, um was anzuzeigen. Und eine Veranstaltung, die erst im Juni ist, kann natürlich jetzt nicht ganz oben angezeigt werden und alles andere, was vorher ist, wie zum Beispiel den TTIP-Aktionstag, verdrängen. Okay, das heißt, X-Wolf, du hast es und du hast es auf dem Schirm und du stellst es rechtzeitig dann auch online. Auf alle Fälle, das ist was Wichtiges, das muss rein. Aber es ist klar, andere Dinge sind vorher und die müssen genauso beworben werden. Alles klar. Ich glaube, das klingt auch für Bauer Jupp zufriedenstellend. Ja, also allerdings. Ich hätte mir allerdings eine Rückmeldung gewünscht, weil ich bin Wikipedia davon aussehen, dass es irgendwie durchgegangen ist. Das ist aber, denke ich, dann das kleinste Problem. Dafür haben wir ja im Zweifel auch diese Runde hier, das lässt sich alles klären, aber danke. Okay, ich habe leider nicht aufgepasst, wer von euch wann hier hochgekommen ist. Das heißt, wer als nächstes dran ist, weiß ich nicht. Wisst ihr es? Kann man in der Regel erkennen an der Zeitleiste, wann jemand in den Kanal kam. Du gehst aber jetzt nicht wirklich davon aus, dass ich die Zeitleiste durchscroll, um rauszufinden, wer von euch wann hier hochgekommen ist. Fang einfach an, Thomas. Ja, ich bin nur böse. Es gibt so eine Geschichte auch in Thüringen gerade, die mich gerade sehr irritiert. Und zwar gibt es ja mittlerweile in Thüringen Nutzungsbedingungen, die eigentlich von allen Mitgliedern unterzeichnet werden sollen, die eine Piraten-Thüringen-Adresse, Mail-Adresse nutzen sollen. In diesen Nutzungsbedingungen wird ausdrücklich zugestimmt, dass man zulässt, dass also die Admins der IT auch Zugriff auf das Postfach des Nutzers haben. Da habe ich persönlich ein Problem mit und ich frage mich, ob der Bundesvorstand im Rahmen seiner Fürsorgepflicht gegenüber den Mitgliedern hier vielleicht mal versucht, in entsprechendem Datenschutz würdigerweise auf den Landesverband Thüringen einzuwirken. Dass das nicht so ganz korrekt ist, weil wir sind keine Überwachungspartei, wir sind die Datenschutzpartei und ich habe ein Problem damit, wenn Postfächer, ich habe dort auch ein Postfach, entsprechend genutzt wird, um von extern bzw. von intern reinzugucken, was nach extern geschrieben wird und kommuniziert wird. Kannst du bitte mal diese Nutzungsbedingungen oder so an die Mail anhängen und an Vorstand schicken? Werde ich dann bestimmt noch tun, aber nicht gleich. Kurz dazu von meiner Seite, ich glaube, das ging nur an Carsten, war die Nutzungsbedingungen. Ich bin selber ja auch hier in Thüringen, habe eine Mailadresse und insofern davon betroffen. Und ich mag da direkt zwar zum Fall selber nichts sagen, eben weil ich auch ein paar Probleme damit habe, in der Art, dass die Kommunikation innerhalb der Partei einfach durch in dem Fall Landesvorstand, weil die AG Technik sich inzwischen leider auf den Landesvorstand beschränkt, nachvollziehbar ist, lesbar ist, rechtlich zulässig und ich dasselbe eigentlich nicht ganz gut finde, aber im Prinzip sollten wir da uns schon mal überlegen, ob wir das so wollen oder ob wir da diese grundsätzliche Freiheit der Kommunikation, Nichtüberwachung, nicht und so weiter, ob uns das nicht als politisches Ziel wichtiger ist als irgendwelche rechtlichen Dinge. Ja, ich schicke euch das mit rein und alles zu seiner Zeit, nicht heute Abend. Okay, vielen Dank, Thomas. Wer war next? Ich weiß nicht, aber ich wollte eigentlich noch mal den Michael Ebner was fragen, weil er eben diesen Aufruf für die Bremenwahl getan hat. Also die twittern recht häufig ohne Hashtag. Da macht das Twittern eigentlich relativ wenig Sinn. Und da gibt es anscheinend irgendeinen merkwürdigen Bot, der nur Unsinn im Namen der Piraten Bremen twittert. Also Termine an zu Zeiten, die nicht stimmen und solche Scherze. Ob er das alles weiß. Welcher Twitter-Account ist das genau? Weil es gibt da auch irgendeinen, weiß nicht, Fake-Account oder jemand von einem inzwischen ausgetretenen Piraten oder so, der so ein bisschen Unsinn macht. Magst du mir das einfach mal kurz per E-Mail oder so schicken und dann schaue ich mir das an, was das genau ist. Also gegen solche Fake-Accounts oder Accounts, die von Ausgetretenen betreut werden, die dazwischen funken wollen, ist nicht allzu viel Kraut gewachsen. Ja, das wird halt erklären. Sie nutzen also das Plakat als Bild, aber was er twittert, ist halt immer total sinnfrei. Aber halt dieses Team, was twittert halt oft ohne Hashtag, also ohne Hashtag von der Wahl. Und da sollte man vielleicht nochmal darauf hinweisen, dass sie das mehr tun, dann rentiert sich auch das Vertreten. Ja, ich werde es mir auf den Zettel nehmen. Aber Marie, wir haben nicht irgendwie zufällig ein, was wirklich cool wäre zu beachten, wenn ihr im Wahlkampf per Twitter was erreichen wollt. Ein How-To oder was meinst du jetzt? Ja, so irgendwie ein Leitfaden oder ein How-To, ja. Nein, also ich denke mal, möglichst oft in Erscheinung treten, ja, aber dann sollte halt der Hashtag von der Wahl mit drin sein, sonst fällt es halt überhaupt nicht auf. Und wenn das Team selbst twittert und den Hashtag nicht mit reinbringt, dann macht es halt auch keinen großen Tweeten. Okay. Na gut, Michael wird zumindest mal dafür sorgen, dass es weitergeht, weitergegeben wird, wollte ich sagen. Solsken, du bist schon eine ganze Weile da. Solsken? Bitte was? Wolltest du was sagen, weil du hier oben bist? Ja, Entschuldigung, ich war gerade getwittert, ich war abgelenkt. sorry, der Konstantin von Notz beschäftigt mich hier gerade. Ich wollte mal wissen, es kann sein, dass das schon mal Thema war und ich nicht anwesend war, aber ich hätte gern noch mal ein Resümee von dir, Sekor, zum 1V-Marina-Treffen und ich habe mir das Pad auch durchgelesen und würde auch gerne mal wissen, wie du so die Ergebnisse dieses Treffens bewertest. Okay. Also nochmal im Schnelldurchlauf. Für mich wichtig war die Erkenntnis, dass die 1Vs auch tatsächlich ein großes Interesse daran haben, gemeinsam zu agieren. Das war bei dem Treffen sehr, sehr deutlich spürbar. Wir haben uns eine ganze Weile darüber unterhalten, dass unser Außenauftritt, das fängt bei Visitenkarten an, geht über die WordPress-Instanzen der einzelnen LVs weiter und hört bei Plakaten und Flyern nicht auf. Alles andere als dazu geeignet ist, ein einheitliches oder ein gemeinsames Bild zu vermitteln. Ganz im Gegenteil, wir wirken so, als wären wir zufällig ganz viele, die sich irgendwie getroffen haben. Und ich glaube, es war so ein bisschen Konsens, dass das nicht optimal ist, wenn man Einigkeit präsentieren möchte oder Einigkeit zur Schau stellen möchte. Wir haben uns dann ein bisschen darüber unterhalten, welche politische Ausrichtung die Piratenpartei für die nächsten Wahlkämpfe haben könnte. Waren uns allerdings alle einig, dass das nichts ist, was wir als 1Vs so einfach per Order die Mufti pflegen können und dann sagen können, ja, in unserer unendlichen Weisheit haben wir beschlossen, das. Das ist widerspricht allem, wofür wir in dieser Partei stehen. Deswegen haben wir uns überlegt, einfach eine Umfrage, eine relativ einfache Umfrage per Lime-Survey zu machen, um zu erfahren, welche Themenschwerpunkte die einzelnen Mitglieder tatsächlich gesetzt sehen möchten. Diese Umfrage wird gerade vorbereitet. Das ist noch ein bisschen Arbeit. Wir haben aber die Hoffnung, dass bereits zur Marina Kassel, also in, wann ist die? 4 Wochen? Demnächst erste Ergebnisse dieser Umfrage bereits vorliegen, sodass wir dann die Möglichkeit haben, auch tatsächlich darüber zu diskutieren, wie man die entsprechenden Themen plakativ besetzen kann. Das ist allerdings im Augenblick noch ein bisschen vage, weil, wie gesagt, an der Umfrage noch gearbeitet wird. Insgesamt war es eine sehr ruhige Runde. Mir hat's gut getan und mir hat's auch gut gefallen. Und ich hatte auch so das Gefühl, den Leuten, die da waren, ging es auch so. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir uns irgendwie im Herbst mal nochmal zusammensetzen, um das einfach irgendwie so ein bisschen als regelmäßige Runde zu etablieren, einfach weil es hilft. Auch weil es für viele 1Vs eben die Möglichkeit ist, ihre Amtskollegen zu treffen und mal in Ruhe zu plaudern oder überhaupt erstmal kennenzulernen. Ja, das so als Einschätzung. Okay, danke. Okay, dann würde ich mal, nachdem hier oben niemand mehr ist, gucken, was im Pad so als nächstes steht. Zeile 26, wann geht es endlich mal um Politik? Ja, Das ist eine Partei, es geht immer um Politik. Zeile 29. Alle Planen und Besteinungsthemen für den Podcast für die nächste Runde. Ja, zu solchen Personalien an der Stelle keine Aussage. Ja, wenn ihr mit Ali reden wollt, denen. Michael, Zeile 32, da steht, der fragt, an wen wende ich mich konkret, wenn ich in Bremen-Bremerhaven helfen möchte, Daten und Fakten. Ja, am einfachsten wahrscheinlich, Michael. Ja, ich habe es ins Chat schon reingeschrieben. Dort gibt's Adressen in Bremen. Wendet ihr euch am besten an den 1V oder an den Spitzenkandidaten, also an Volker Menge oder an Robert Bauer. In Bremerhaven wendet ihr euch entweder an den René Rassel oder als Helfer von außen den Harry Hensler. Ja, da müsstet ihr eigentlich halbwegs kurzfristig eine Antwort bekommen und wir treffen uns, ja, weiß ich jetzt nicht genau, ob es Dienstag oder Mittwoch wird, dann aber um 20 Uhr auch wieder hier im Mumble für eine WKK-Sitzung. Auch da kann man mal einfach ganz unverbindlich vorbeischneiden und zuhören oder auch die eine oder andere Idee unterbringen. Prima. Gibt es weitere Fragen, Wortmeldungen? Ihr kennt das Spiel inzwischen. Wenn nichts mehr kommt, mache ich Feierabend. Ich hätte mal eine Frage. Darf ich? Ja, schieß los. Ja, ich habe vorhin mal zugehört. Da war ja das Thema, dass in Afrika die Flüchtlinge sterben auf der Seefahrt. Das ist natürlich grauenhaft, ne? Aber hat denn jemand jetzt eine Lösung für dieses Problem? Oder ist mal eine Frage auch an dich, Sekor Privat. Was würdest du denn jetzt da lösen an dem Problem? Und wie ist das auch mal langfristig umzusetzen? Ist schwierig, die Frage, ich weiß. Ja, das ist tatsächlich nichts, was man so aus dem Ärmel schüttelnd beantworten kann. Ich glaube, das entscheidende Problem ist, dass wir in Europa angefangen haben, uns abzuschotten, statt so wie es früher mal war und so wie auch andere Länder es in der Vergangenheit gehalten haben, nämlich Flüchtlingen die Möglichkeit zu geben, einen Unterschlupf zu finden. Ich halte es für unerträglich, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der es politisch normal ist oder zumindest von der Regierung allen Anschein nach als normal betrachtet wird, Flüchtlinge auf dem Weg zu uns lieber ertrinken zu lassen, in der Hoffnung, dass das abschreckt und auf die Art und Weise dafür sorgt, dass weniger nachkommen, als erstens herzugehen und zu sagen, Menschen, die sich tatsächlich auf den Weg gemacht haben, um woanders eine Möglichkeit zum Leben zu finden, weil da, wo sie sind, offensichtlich die Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind, einfach aufzunehmen und ihnen Hilfe anzubieten und als zweiten Schritt dann auch hergehen und tatsächlich überlegen, was man tun kann, um den Menschen auch in den Gegenden, aus denen sie kommen, eine Perspektive zu geben. Das wird nach wie vor nicht gemacht und ich halte das für eklatant falsch. Also wenn es nach mir geht, sollte man tatsächlich hergehen und statt Grenzpatrouillen, die zur Abschreckung dienen, Schiffe patrouillieren lassen, die Flüchtlinge und in Seenot befindliche einfach aufnehmen und alles andere ist in meinen Augen menschenverachtend. Ich würde da gerne ein paar Worte dazu ergänzen, weil das ist nämlich wirklich ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema und was Dico sagt, ist ganz richtig und wichtig, unterstütze ich auch voll. Andererseits möchte ich da ergänzen, dass wir eigentlich als Europäer da massiv in Verantwortung stehen. Wir tun durch europäische Politik dort einheimische Märkte in Afrika seit Jahren zerstören, mit Rumpfflügelexporten, mit vielen anderen Dingen, wo dort lokale Märkte beeinträchtigt. Wir tun seit Jahrhunderten den ganzen Kontinent ausbeuten, bis heute französische Konzerne, deutsche Konzerne und so weiter, Rohstoffe auf übelste Art mit Kinderarbeit, mit sonst was. Wir schaffen dort diese Probleme, wir schaffen dort diese ganzen Bedingungen, wo die Leute eigentlich nicht mehr leben können. Wir sind massiv in der Verantwortung, nicht nur die Leute da aus dem Mittelmeer aufzufangen, wie Seko gesagt hat, sondern auch dort vor Ort uns um bessere Lebensbedingungen für die Menschen zu kümmern, dass die Leute auch gerne und sicher daheim leben wollen und können. Natürlich müssen wir es ja jetzt erst einmal aufnehmen, also bitte nicht falsch verstehen, völlig klar. Aber insgesamt müssen wir da diese gesamte Wirtschaftspolitik im Umgang mit Afrika ändern. Und dann können wir da langfristig hoffentlich das Problem entschärfen. Ich möchte dazu noch was sagen. Es wäre auch wichtig, dass die Länder, die da unten an der Grenze sind, auch unterstützt werden. Also unterstützt, dass man die Leute, die da hinkommen, auch aufgenommen werden. Das ist momentan halt ein ganz gewaltiges Problem, sowohl in Griechenland, Italien und auch Spanien. Es ist schön, dass wir hier in Deutschland immer erzählen, was wir alles machen sollten oder nicht machen sollten, aber wir lassen momentan die drei Länder da unten alleine. Okay. Gibt es weitere Wortmeldungen zu dem Thema? Nachfragen von dir, Eddie, oder anderes? Nee, ich bedanke mich für die Antwort. Gerne. Kann ich was nachfragen dazu? Na sicher. Mare Nostrum, die Initiative. Vom PC, kurz möchte ich da aber direkt reingrätschen. Die AG Migration versucht auch jetzt irgendwie mal was auf die Beine zu stellen, was von unserer Seite her ein bisschen mehr Antwort ist als wieder ein Blogpost. Also in Richtung, was können wir als Piraten auch mal als Kampagne oder so machen oder wenigstens als Infoseite, die wir aufziehen. Wenn ihr da euch einbringen wollt, freuen wir uns auf jeden Fall. Unser nächstes AG-Treffen ist Sonntag um 21 Uhr. Und wenn ihr irgendwelche Ideen habt oder so, einfach per Twitter an mich, ist der gleiche Nick wie hier jetzt, nur halt mit dem Ad davor. Oder an die AG-Migrationsliste. Kommt auf uns zu, macht mit, denn wir sind auch nicht so viele und sind auch alle eingespannt. Ihr kennt die ganzen Geschichten. Aber es wäre wirklich toll, wenn wir dazu was hinkriegen würden, weil wir dazu sehr starke Forderungen im Programm haben, weil wir eigentlich alle wissen, was für eine Megakatastrophe es ist, dass wir das einfach so geschehen lassen. Und wenn ihr da tatsächlich was mit auf die Beine stellen wollt oder irgendeine Idee habt, kommt auf uns zu. Ja, nochmal zu Mare Nostrum, beziehungsweise da war bei ZDF war es, glaube ich, mit Klaus Kleber dieser Brennpunkt da, wo sie den Aktivisten, da eingeladen hatten, der Mitinitiator oder sowas, wo von Mare Nostrum, glaube ich. Und Frage war jetzt, seid ihr auch dafür, dass dann irgendwie Mittel locker gemacht werden seitens der EU, um dieses Mare Nostrum wieder hier auszudehnen, dieses Programm bis zur algerischen Küste rüber auf der anderen Seite vom Mittelmeer, dass da mehr Menschen halt gleich gerettet werden? Frage angekommen? Hallo? Ja, die Frage ist angekommen. Möchte einer meiner Kollegen dazu sagen? Ja, B vielleicht noch. Kann man das irgendwo im Wahlprogramm, findet man das sowas nicht so aussagen? Oder worauf bezieht ihr euch da? Kannst du die Frage nochmal wiederholen, bitte? Ja, zum Thema Mare Nostrum. Es gab so, ich weiß nicht, ob es wer gesehen hat, im Brennpunkt auf CDF, Klaus Kleber interviewt, ich weiß jetzt nicht, wie genau der Aktivist hier hieß, von Mare Nostrum oder wo da auch im Mittelmeer schon viele Flüchtlinge aufgenommen hatte. Also zum Triton und zur neuen Bootsflüchtlingskatastrophe da. Und der, wo da interviewt worden ist, der hatte da in Aussicht, also es gibt eben die Möglichkeit, Mare Nostrum wieder ins Leben zu rufen, hier wieder Mittel zur Verfügung zu stellen, dass es wieder ausgeweitet werden kann. Also nicht, dass es bei Frontex alias Triton hier bleibt und das eingegrenzte Gebiet um Sizilien herum hier nur abgefahndet wird nach jetzt Ertrinkenden und so, sondern dass sich das wieder hinstreckt bis zur afrikanischen Küste. Und es gäbe eben auch die Möglichkeit, hier, dass NGOs verschiedene sich zusammenschließen und eigene Rettungsboote hier, also so irgendwelche Schiffe so chartern, diese dann 2-3 Rettungsboote eigenständig einsetzen und um da so diese Küstenwacht oder diese Mittelmeermacht zu übernehmen. Und zur Seite generell dafür, ich frage mich halt jetzt nach der Antwort auf den Eddie, wie was konkret man sich vielleicht darunter vorstellen kann. Ja, sollen neue Mittel soll Druck ausgeübt werden auf Brüssel und so, auf die zuständigen Kommissare, dass die neue Mittel zur Verfügung stellen, oder soll hier irgendwie andere Möglichkeiten vielleicht da versucht werden, da ein ziviles Bündnis oder sowas ins Leben zu rufen, oder habt ihr da was Genaueres in der Hinterhand, sag ich mal? Nein, glaube ich, habe vorhin ziemlich deutlich gemacht, dass ich die Hoffnung habe, dass man die Mittel und die Ressourcen, die man im Augenblick in Grenzsicherung steckt, lieber in den Schutz und in die Rettung von in Bedrängnis geratenen Flüchtlingen steckt, und weitergehende Vorschläge, genaue Zahlen, irgendwelche Finanzpläne habe ich nicht. Tut mir leid. Aber du kannst gerne was ausarbeiten und uns mal was zukommen lassen. Ja, es wäre was für einen Antrag vielleicht, wenn das Antragsportal öffnet, ne? Für ein BPT, den nächsten, kann man das, finde ich sowas sinnvoll. Okay, danke. Super. Gibt es weitere Fragen? Was macht das Pad? Da steht nichts mehr. Nichts, was ich übersehen habe. So. Tja, Leute, was machen wir denn jetzt? Ich mach's mal wie Dirk. Ich fange die Abmoderation an. Gibt es echt keine weiteren Fragen mehr? Aber dann beschwert euch bitte nicht, wenn irgendwie etwas nicht geklärt ist. Ich glaube, dazu ist genau der Rahmen hier gedacht. Vorschlag. Wer da wäre? Kannst du noch erinnern, ganz einfach, wir haben mal gesagt, wenn keine Fragen mehr kommen, gibt es noch einen Teil ohne Aufnahme. Also nicht sofort verschwinden, würde ich damit sagen. Ach so, okay, gut. Einverstanden, ist eine Möglichkeit, können wir gerne machen. Dann würde ich jetzt Folgendes vorschlagen, wenn keine weiteren Fragen mehr kommen, indem daran erkennbar, dass niemand mehr hier hoch auf in den oberen Teil kommt, dann machen wir die Aufnahmen jetzt dann aus, und wir sind noch ein bisschen da und plaudern dann, ohne dass es aufgezeichnet wird. Also gibt es noch Fragen? Das scheint nicht der Fall. Dann bedanke ich mich für alle Anregungen, für die Fragen, für die Teilnahme, für das Interesse. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Wir machen die Ausnahmen aus. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.